Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zur 350. Folge von Die Elite mit dem Zeilenende und dem Auslöser-Edi. Willkommen! Wer hätte das gedacht? Ich? Also nach der 349. war einfach klar, es kommt jetzt die 350. Ja, aber denk an die vielen besorgten Mails nach der 348, ob wir uns so kurz vor dem Jubiläum doch noch zerstritten haben und uns trennen und es einen Rosenkrieg gibt, über den die InTouch berichten muss. Ach Gottchen, also das war doch ein schönes Scharmützel. Ich fand's erquickend. Ich hatte sehr viel Spaß, aber wie gesagt, ja. nach so vielen Jahren von Podcaster-Harmonie plötzlich so ein Streit auf den Ohren. Ja, aber siehst du mal, du hattest Spaß, ich hatte recht, ich finde es gut. Du hattest Spaß, ich hatte recht. Also das Verfassungsgericht in Frankreich sagt was anderes. Das hat aber nur die juristische Sache beurteilt, nicht die demokratische Sache. Ja, mein Moral. Den hat man was zum Essen gegeben und die dachten sich, ja, erst kommt das Essen, dann die Moral. Ja, ja, egal. Ich warte immer noch drauf, dass sie anfangen, Kuchen zu verteilen in den Straßen, damit sich alles beruhigt. Ja, Frankreich ist ein gutes Stichwort. Ja, Frankreich ist ein schönes Land. Ja, Frankreich ist unausweichlich irgendwie. Ja, genau. Frankreich ist unausweichlich. Genau. Weil Frankreich zahlt ganz viel. Genau. Und nicht nur Frankreich zahlt ganz viel. Ja, auch UK und Italien und Spanien. Und Großbritannien. Ach so, das meinst du mit Großbritannien. Ja, ich sag doch UK. Ja, es gibt noch ein zweites Land, auf das sich UK beziehen kann, in dem, worüber wir sprechen. UK? Ja. Ach so, und natürlich Schland und natürlich in dem Fall, die zahlen zwar nicht viel, aber die haben den Eurovision Song Contest letztes Jahr gewonnen, Ukraine. Genau. Ja, wir sprechen in unserer 350. Folge Freude über den ESC, der witzigerweise eine Woche nach unserem Jubiläum stattfindet. Genau. Und deswegen wir es einfach zum Anlass nehmen und daraus einfach die gayste Folge aller Zeiten wahrscheinlich machen. Maybe auch nicht. Wir haben uns deshalb überlegt, wir starten mit der Folge 350, eine kleine dreiteilige Episode. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie der Veröffentlichungsrhythmus ist. Wir gehen aber aktuell davon aus, dass es Samstag, Sonntag, Montag sein wird. Damit ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr den ESC überhaupt nicht ertragt, drei Folgen zu skippen, wenn ihr den nur portionsweise ertragt, dass ihr ihn euch in Häppchen anhören könnt, wenn ihr die volle Dröhnung haben möchtet, könnt ihr warten, bis die dritte Folge released ist und die alle hintereinander weghört und das bevor das erste Halbfinale läuft, das ist mal Service, oder ihr habt auch die Möglichkeit, das zu hören und dann direkt vor dem Halbfinale nochmal zu hören oder vielleicht sogar in der Votingpause des ersten Halbfinales und des zweiten Halbfinales und des großen Finales unsere Folgen zu hören. Genau, wir sprechen nämlich tatsächlich jetzt in der allerersten Folge natürlich über die großen sechs, beziehungsweise die großen fünf plus Gewinner. Dann sprechen wir in der 351 über das erste Halbfinale. Das könnt ihr dann auch parallel zum ersten Halbfinale hören. Ja. Und dann sprechen wir über das zweite Halbfinale. Mal gucken, wie ergiebig die Folgen sind. Wir haben ja die Erfahrung, dass es immer, wenn wir denken, es geht schnell, dauert es immer ein bisschen länger. Also wir sprechen über das gayste Musikereignis des Jahres, direkt nach Wacken. Ja. Also nicht zeitlich nach Wacken, sondern in Enormität. Ja, genau. Also nur bei Wacken gibt es mehr langhaarige Männer mit ausgeprägten Brüsten als beim ESC. Genau. Gleich mal bei der Heavy-Metal-Szene so richtig beliebt gemacht. Und wenn es etwas gibt, worauf schwule Männer stehen, dann sind es lange Haare und große Brüste. Ja. Supi. Zumindest, wenn sie auf der Bühne stehen. Ja, schön. Ich stelle mir gerade die Frage, wie ist das eigentlich mit Cher? Also Cher hat lange Haare und Brüste und ist eine große Ikone der Gay-Community. Ja. Ne? Ich sag ja, solange sie auf der Bühne stehen. Ja, ich frage jetzt nur noch eine Frage, bevor wir dann tatsächlich einsteigen. Wie steht die Community eigentlich zu Marvin Gaye? Marvin Gaye ist super. Marvin Gaye ist quasi unser Flaggschiff. Schön. Gut, wir springen ins Voting und wir fangen mit den großen, mit den großen vier an, dann springen wir noch auf die Ukraine und dann sprechen wir natürlich über Schland. Genau. Denn darüber muss man einfach reden. Ja, das stimmt. Ja, gut. Da haben wir noch keine so wirkliche komplette Reihenfolge, wenn ich das richtig sehe. Genau, die spielt ja auch keine Rolle, weil die Reihenfolge, die nachher im Finale stattfindet, wird ja noch aufgefüllt, diese sechs um jeweils 10, schätze ich mal, aus den Halbfinals. Ja, das haut hin. Genau, es sind ja über 26 irgendwie und dann, ja, ganz kurz, übrigens, insgesamt Zahl 37 Beiträge sind es in der Zwischenzeit nur noch. Mhm. Es waren mal mehr. Ich glaube, es waren mal 43 Beiträge. In 3 Jahren waren es 43. Ja, es hängt immer ein bisschen davon ab, welche Länder mitmachen und welche nicht. Andorra ist beispielsweise ein Land, das seit vielen Jahren nicht mehr dabei ist, weil sie sich das nicht leisten können. Auf dem Balkan fehlen, glaube ich, ein paar Länder. Marokko macht nicht mit und ja. Ja, nee, man muss auch vor allem drüber nachdenken, wer A, keinen Bock mehr hat und B, irgendwie so nicht mitmachen sollte. Russland zum Beispiel. Ja, Russland darf in diesem Jahr, glaube ich, nicht mitmachen. Oder Weißrussland zum Beispiel. Ja, wobei, also, dass die weißrussischen Beiträge nicht mehr mitmachen, das ist Halleluja, habe ich. Ich habe meinem Schöpfer gedankt, dass die weißrussischen Beiträge nicht mehr mitmachen dürfen. Und wer nicht mitmacht, ist auch die Türkei. Tja. Ja, es ist... war denen alles zu gay. Zu gay, ja. Das schade ist. Also türkische Beiträge manchmal tatsächlich ist er gar nicht so schlecht. Ich erinnere an Sertab, die damals gewonnen hat. Ich fand auch die Punkband nicht schlecht, die da gewonnen hat. Die war auch nicht schlecht, ja, das stimmt. Ja. Ja, aber gut. Und was man, haben die gewonnen? Ja, ich glaube, die haben gewonnen. Ne? Ich weiß, welche du meinst. Ich bin mir nicht sicher, ob sie, die hatten so ein Schiff, ne? In der Bühnenshow. Weiß ich nicht mehr. Ja, also Sertab hat auf jeden Fall gewonnen. Aber... Ja, ich meine, in der Türkei hätte man jetzt wahrscheinlich die ganzen Beiträge nach Erdogan freundlich, also Erdogan und sehr gay beurteilt. Ja, maybe. Kompatibel zu Erdogan oder sehr gay. Ja. Gut, wir müssen uns noch kurz, bevor wir richtig reingehen, ich denke, wir haben so, wir müssen so Favoriten am Ende noch benennen, so eine Top 3 bis Top 5 wahrscheinlich jeweils, das wird zwar rauskommen. Das machen wir dann am Ende von der zweiten Halbfinalsfolge, denke ich, oder? Genau, also ich muss es anders sagen, ich habe mir jeweils Siegchancen aufgeschrieben und kann zu jedem Beitrag einfach sagen, hat der Siegchancen oder nicht. Ja, das habe ich auch so grob gemacht, aber ich habe auch, während ich jeden einzelnen Beitrag gehört habe, habe ich die nach und nach in ein Ranking eingebaut. Ich habe da nichts gerankt, weil, ja, das geht eh schief. Ja. Aber ich kann gern versuchen, ein Ranking in Folge 352 zumindest in die Shownotes zu schreiben und dann schauen wir mal, ja, was bei rumkommt. Genau. Ich bin auch davon ausgegangen, was ich denke, was gewinnt. Ja, gut. Gut, fangen wir an. Gut, wir fangen an mit den großen vier ohne Deutschland und fangen da einfach mit Frankreich an. Mit Frankreich. Gut, La Zara, évidemment. Ja, Frankreich. Es gibt beim ESC ja zwei Regeln. Erstens, ja, es gibt dramatische Balladen. Und zweitens, Frankreich singt auf Französisch. Natürlich, naturellement. Ja, wobei nicht immer. Es gab auch schon englischsprachige Beiträge. Frankreich ist tatsächlich auch das einzige Land, von dem ich dramatische Balladen akzeptiere. Ansonsten finde ich sowas immer ganz schlimm. Weil die dramatische Ballade ist eine französische Erfindung und die soll bitte in Frankreich bleiben. Mhm, okay. Ja. Was mich an dem Song überrascht hat, ist, dass sie es schafft, den klassischen Chanson tatsächlich tanzbar zu machen. Und ja. Aber der Song ist tatsächlich echt gut produziert und hat was. Der hat mich abgeholt. Also ich hab mir notiert, dass es großes Chanson Elektro-Pop-Lichtermeer ist. Ja. Und das Kleid ist super. Und tatsächlich, ja, zu oft gehört, sowas. Echt? Das, ja, mein Problem ist, dass die Franzosen, glaube ich, jedes Jahr irgendwie dieses Chanson-Ding versuchen, auf die eine oder andere Art zu spielen. Gelegentlich haben sie mal so richtig lustige Beiträge, wie dieses Allé Allé, wozu ich auch noch eine Geschichte habe. Ja, aber das, was da läuft, das ist so, ja, es ist gut, nein, das hat kein Gewinnerpotenzial, ja, das ist so Mittelfeldqualität. Ja, ich, zwei okay. Sachen. Erstens, ich frage mich bei diesem Hütchen, ob man damit satt empfangen kann. Ja. Also schaut euch die Live-Show an davon, und ihr werdet euch fragen, kann man damit Satelliten-TV empfangen? Ja. Ich finde, es ist Mützchen schick. Ich habe ja auch so einen Mützen-Sammeltrieb. Ja, vielleicht mal so zu Ostern irgendwie sowas, oder? Maybe. Kann man vielleicht kannst du dieses Mützchen ja tatsächlich auch als Werbefläche nutzen. Gar nicht. Ja, vielleicht. Kann man das vielleicht so machen? Und zu den Allé Allé Jungs muss ich nur ganz kurz sagen, das war einer der Gassenhauer schlechthin, das war eine richtig grandiose Nummer und witzigerweise war das in einem TV-Sender später in der Nachtschleife. Es gab so Sender, die haben immer wieder mal so eine typische klassische Nachtschleife laufen lassen, wo immer die gleichen Songs drin waren und da war das dabei damals. Und die haben nicht gewonnen, die waren glaube ich Fünfter, Sechster oder sowas. Ich erinnere mich aber auch, dass das in Verbindung mit irgendeiner Fußballveranstaltung stand, wo das auch quasi so als, nicht als offizieller Song benutzt wurde, aber als in dem Einfluss entstanden ist. Es wurde danach recycelt dafür, ja, glaube ich. Das kann also sein. Es wurde recycelt dafür. Ja, genau. Aber Lazara. Ja, kurz das zu machen. Also französische Beiträge haben immer das Problem, dass englischsprachige Beiträge bevorzugt werden und die französischen deshalb sehr schwer einzuschätzen sind. Der hat auf jeden Fall das Potenzial, ein Top-Beitrag zu werden. Naja, wie gesagt, ich sag ja, es ist sehr gut produziert, aber es ist, nein, das ist nicht Siegermaterial. Doch. Das ist also dieses viel zu häufig, viel zu oft gehört schon. Dieses Chanson-Ding ist halt einfach irgendwo. Nein, das glaube ich nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Gut. Genau. Dann springen wir weiter Richtung UK, Großbritannien, UK. Mae Müller, I Wrote a Song. Ja. Jetzt, da darfst du als erstes was zu sagen. Auch da, meine Schwierigkeit ist, dass ich, auch da wieder genau mit dem gleichen Problem zu kämpfen habe. Ja. Es ist so generisch tausendmal gehört, Schublade. Ja. Es ist so, ja, haben wir, ja, okay, kennen wir, wissen wir, passt, weg, next. Ja. Es ist so, ja. Ja. Wobei man dazu sagen muss, Spaceman letztes Jahr war ja was komplett anderes mal, was komplett Erfrischendes, was komplett Neues und deswegen ja auch weit vorne gelandet, auf Platz 2. Dieses Jahr wieder so eine altbackene Nummer. Ja, okay, die Textidee ist nicht schlecht, also zu sagen, ja, okay, ich könnte dies, das, da, aber ich habe jetzt einen Song drüber gemacht. So zu erklären, wie tatsächlich Texten und Kunst quasi als Ventil gelten. Schöne Idee. Quasi, aber ja, dann brauchst du halt, naja. Also es ist einfach generisch tausendmal gehört. Bah. Ich werde noch ein paar Mal in diesem Podcast sagen, das ist viel zu Meta, um zu gewinnen. In dem Fall viel zu Meta, plus ich habe während dieses Songs irgendwann zwischendurch einfach die Lust an diesem Lied verloren, weil es so langweilig war. Das klang wie irgendwas Schlechtes, keine Ahnung. Demi Lovato, wenn sie erkältet ist. War so mein Eindruck. Und ich habe mir zwischendurch überlegt, das ist jetzt ein Vorgriff auf eines der Halbfinale. Die hätte problemlos ein Duett mit der Polin einsingen können. Dann wäre vielleicht ein guter Beitrag dabei rausgekommen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Und mehr möchte ich bitte zu diesem grauenhaften Stück Musik echt nicht sagen müssen. Ja, dürfte die Engländer wieder in die Nähe der Deutschen bringen, so in die letzten Plätze. Definitiv. Ne, ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Jahr die letzten Plätze machen. Aber schauen wir mal. Aber nein, das Vereinigte Königreich ist auf jeden Fall ein Anwärter auf die rote Laterne. Ja, das sind sie ja öfter. Ja. Die geben sich ja die Klinke mit uns in die Hand. Genau. Gut, wir kommen zu Italien. Italien. Marco Mengoni, Due Vite. Oh. Oh Gott. War das ein schöner Song. Also da ist der Song ist hübsch und emotional und verdammt ist der Sänger hübsch. Das ist, also, das ist, du hast am Anfang eine Ballade und dann, bevor es, so, von eine männliche Ballade, das ist sowieso irgendwie das Motto dieses Jahr, männliche Balladen. Und genau im richtigen Moment, bevor es dir zu langweilig wird, setzt dann ein Schlagzeug ein und du bekommst, es bleibt aber eine Ballade und dann bekommst du noch eine Gänsehaut am Ende. Und ja, seitdem die Italiener wieder da sind, die haben ja sehr lange nicht mitgemacht und wieder ihre Sanremo-Sieger dahin schicken, bringen die einfach einen Banger nach dem anderen zum ESC. Ich dachte mir, das heißt Sanremo. Habe ich nicht Sanremo gesagt? Nee, du sagtest Sanremo. Ja, ich bin noch voll im Frankreich-Hype und tatsächlich, ja. Deswegen haben wir den Sprung über Uck gemacht, damit du nicht so ganz im Frankreich-Hype drin hängst. Ja, aber das ist... Ja, Italien und seine Klassiker. Auch dieses Ding, ich habe wieder auch da das Problem. Es ist ein super Song und er kann vermutlich ganz weit vorne mitspielen, macht aber nicht den Sieg. Oh, das ist nicht das Ding, das gewinnt. Oh, doch. Wobei man dazu sagen muss, Marco Mengoni hat ja auch schon mal teilgenommen. Der hat ja mit L'Essenziale 2013 schon mal teilgenommen. 2013? Ja, also jetzt 10 Jahre später, 10 Jahre reifer, 10 Jahre weiter. Und ja. Also letztes Mal hat er den Platz 7 gemacht, vielleicht dieses Jahr 6, 5, 4. Wäre schön. Für mich auf jeden Fall Top 5. Ja, wie gesagt, also gewinnen wird das jetzt Ding nicht. Auch da, meine Schwierigkeit ist mit den italienischen Klassikern, also wenn du es dir anschaust, wer hat für Italien jetzt gewonnen? Für Italien hat gewonnen eine typische Nummer, eine typische nicht klassische Sanremo-Nummer eigentlich. Mm. Also es hat so eine rockige Nummer gewonnen. Die anderen, die aber auch typisch italienisch ist, weil es auch italienische Rockmusik gibt, die immer wieder. Ja, aber die anderen klassischen italienischen Nummern, die so sehr gut produziert sind, die du ganz entspannt beim Italiener rauf und runter spielen kannst, wenn du eine Pizza reinschaufelst dir. Ja. Das ist kein Italo-Pop. Zu Italo-Pop kommen wir noch in irgendeinem Halbfinale? Nein, halt, stopp. Wir reden davon, dass das in 10 Jahren dann das ist, was da läuft. Ja, das könnte unter Umständen. Ich saß auch letztens beim Italiener und da lief Prividi und ich dachte mir so, ist es schon wieder so weit? Es hat gerade mal ein Jahr gehalten, dass es beim Italiener läuft. Also. Ja. Wobei, also die Italiener, also du tust ihnen gerade ein bisschen Unrecht, sie schicken nie ihr typisches Sanremo-Material hin. Wir hatten Måneskin, die gewonnen hatten. Wir hatten das Jahr davor, das war so ein Hip-Hop-Duo, das für Italien angetreten ist. Wir hatten L'Amore Femina, das war so eine Swing-Nummer. Also die schicken schon eigentlich nicht typisches dahin, aber okay. Also letztes Jahr war eine ziemlich typische Italo-Nummer, wo ich mir dachte, okay. Und deswegen hat sie ja auch direkt den Weg ins Pizza-Restaurant gefunden. Ja. Aber ich finde das schon relativ abwechslungsreich. Aber nun gut. Wir sind gut. Ja nicht hier, um einer Meinung zu sein. Genau. Bianca Paloma für Spanien mit dem Song Ea Ea. Du fängst wieder an, ne? Wegen mir, ich kann gern anfangen. Wir müssen da keine Regel draus machen. Ach so. Ich habe mir notiert, die Tragik des Stierkampfs, dass auch der Torero sterben kann, wird in diesem Song dargestellt. Und dann wird er mit einem Ruderboot den Fluss hinauf zum Friedhof gebracht. Mhm. Ja. Also im Grunde ist es ein Klagelied, verpackt mit Flamenco. Ja, es ist Spanien, ja, es ist ESC und ja, damit gewinnt man nichts. Ja, ich dachte mir so, Bianca Paloma, echt jetzt? Der Deutsche wird's lieben, allein wegen des Namens, ich fand's, ja, das ist so eine Nummer, sowas bin ich eigentlich aus Portugal gewöhnt, so verstörend und ohne, dass ich auch nur irgendwas damit anfangen kann. So eine leichte Ethno-Nummer und obwohl ich auf Ethno-Nummern eigentlich stehe, hat mich überhaupt nicht abgeholt, ist nicht tanzbar, ist, wird irgendwo in den unteren Rängen landen. Wie gesagt, für mich war es halt so ein Klagelied. Und ich dachte mir so, okay, wie erkläre ich jetzt dieses Klagelied möglichst in satirischen Worten? Okay, der Torero kann sterben, weil irgendwie... Ja. Ja, es ist auch viel Rot im... Ja, egal. Also ich will das einfach alles nicht. Es ist Spanien und nein, sie gewinnen damit wieder nichts. Nö. Gut, wir kommen zu Tvorchi Heart of Steel aus der Ukraine. Wobei man dazu sagen muss, die Ukraine hat so ein kleines... ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Und zwar die Jungs von, die letztes Jahr gewonnen haben, der Frontmann hat so auf diesen ESC-Beitrag so ein bisschen eingewirkt oder auf diesen ESC-Vorentscheid eingewirkt und hat drauf angesprochen, dass man doch bitte Sachen nehmen sollte, die irgendwie den Krieg und ja das Leiden der Bevölkerung irgendwie darstellen oder das thematisieren soll. Also, dass man nicht einfach irgendwie eine lustige Popnummer nimmt, keine Ahnung, 7-7 Alulu, kennen wir ja auch aus der Ukraine. Hat Emotionen erzeugt. Ja, oder Wild Dances, was ja auch eine schöne Nummer war, aber hat halt nicht das Thema gehabt. Und Heart of Steel geht halt um das Stahlwerk Azovstal. Mhm. Und ja, das ist so das Gepäck, das dieser Song mitbringt. Aber dann erzähl doch mal. Du gehst echt viel zu Meta an diesen ESC ran. Kein ESC ist wegen der Lyrics entschieden worden. Nein, ich will nur drauf raus, das ist das, was dieser Song im Gepäck hat. Also ja. Das ist der Grund, warum dieser Song ausgewählt wurde für die Ukraine. Ja, gut. Tatsächlich, es gilt die goldene Regel, dass du eigentlich nie das Double machst. Das ist gut produzierter R&B. Sage ich gar nichts. Das ist jetzt, aber es ist nichts. Das ist keine Stimmung. Ich habe keine Emotionen in der Musik. Ich habe mich nicht mit dem Text näher beschäftigt und der Vergangenheit. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das wird Sympathiepunkte sicherlich bekommen, aber im Unterschied zu Stefania, was tatsächlich auch musikalisch eine ganz gute Nummer war im letzten Jahr. Stefania. Ja, ich hab's doch nicht mit Betonungen. Ja. Jetzt werde ich in meinem eigenen Podcast gemaßregelt. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja. Ich gehe gleich. Ich gehe gleich. Ja, das auch. Nee. Es ist halt nichts Besonderes. Ich muss dazu sagen, eine gut produzierte R&B-Nummer fand ich jetzt tatsächlich sogar. Driftet sogar gar nicht so ganz. Es ist vor allem sehr viel drückender Bombast und Orchester-Sound dabei. Und drückender Bombast ist so etwas, was ich nicht unbedingt brauche. Ich weiß nicht, wie das in der Halle nachher wirkt. Aber ich habe mir dazu nur das Musikvideo angeschaut und ja, drückender Bombast. Ja, aber es war trotzdem eine R&B-Nummer. Ja, aber ich sage, aber mit drückendem Bombast und das macht's ein bisschen schwierig. Ja. Also smooth auf der einen Seite, dann Bombast und dann noch Orchester. Ja, das Ding geht halt über alle Register, der Text, nein. Mhm. Aber ich will nur drauf raus, also alle Nummern aus der Ukraine sollten so diesem Kriterium entsprechen dieses Jahr und da so entsteht überhaupt so eine Auswahl dann und so entsteht dieser Song. Weil tatsächlich kennen wir ja aus der Ukraine auch dieses Hin und Her und mal eben lustige Nummern, mal so ein paar tanzbare Nummern. Ja. Ja, man schickt halt immer grob das hin, was man als Land mag und was einen als Land beschäftigt und ja. Dann erklär mal, wie Lena zustande gekommen ist. Also eine junge Dame, die erst nackt durchs RTL-Programm gehüpft ist und dann bei Stefan Raab einen Vorentscheid gewonnen hat. Ja, das ist einfach tatsächlich dadurch entstanden, dass es bei Stefan Raab durch den Vorentscheid gelaufen ist, dass Schland frustriert war über die schlechte Vorauswahl, die der NDR produziert hat und die Songs, die Ralf Siegel geschrieben hat. Und dann hat man beschlossen, man fragt einfach den erfolgreichsten deutschen ESC-Act der letzten Jahre an, ob der nicht mal was raushaut. Und dann hat er sein musikalisches Näschen eingeschaltet und weil alle damals fanden, Stefan Raab war damals Peak Deutsches TV und dementsprechend hat Peak Deutsches TV entschieden, was da Sache ist. Ja, wobei man dazu sagen muss, die andere Kandidatin war ja auch nicht so schlecht. Da hat dann tatsächlich so ein bisschen die Kampagne in einer komischen Zeitung für eine Nackedei-Geschichte dafür gesorgt, dass man die gewählt hat. Also nur so. Manchmal funktionieren solche Kampagnen. Gut, und jetzt kommen wir zum deutschen Vorentscheidssieger Icke Hüftgold. Nein, also für Deutschland möchtest du erst über Icke Hüftgold sprechen? Nein, lass uns erst über Lack und Leder Paul reden. Okay. Lord of the Lost, Blood and Glitter. Mhm. Ja. Ja. Magst du was dazu sagen? Kann ich gerne machen. Also ich habe den deutschen Beitrag, ich habe den Vorentscheid nämlich nicht verfolgt. Das tue ich in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr. Ich weiß, ich bin ein schlechter Homo. Die guten Homos schauen sämtliche Vorentscheide in allen Ländern. Ich habe den deutschen Beitrag vorher nur so in kleinen Ausschnitten gesehen, als sie gewonnen haben. Und es wirkte dann auf mich erst so, als ob sie sich an die gute deutsche Tradition gehalten hätten. Immer wenn nicht Ralf Siegel was komponiert, dass man einfach den Vorjahressieger kopiert. Nur halt in germanisierter Form. Von der Optik her bleibe ich auch dabei, dass das ziemlich klar, ziemlich stark in dem Fall der Vorvorjahressieger ist, nämlich Monskin. Find's aber insgesamt als Beitrag gar nicht so schlecht. Also es ist ziemlich Camp. Damit, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass man eigentlich gut platziert ist. Ich habe mich dann gefragt, ob es Gay Gothic als Genre gibt. Wenn was, nicht. Camp? Camp. Es ist Kank? Camp. Camp. C-A-M-P. Das ist kitschig, aber auf charmante Art. Ah. Das ist so dieses ganze Gay-Culture, dieses kitschige, aber nicht doch nicht kitschige, das ist Camp. Hat Susan Sontag mal einen Aufsatz drüber geschrieben. Das ist also quasi Hochkultur. Also wenn es, wo war ich? Ach so, genau. Wenn es Gay-Gothic nicht gibt, dann ist das Gay-Gothic ab sofort. Es ist Rammstein in Rot. Nein. Optisch. Optisch. Aber also musikalisch tust du den echt Unrecht, wenn du den mit so einer drittklassigen Band wie Rammstein vergleichst. Nein, ich meine es nur optisch. Ja. Rammstein in Rot. Ja, mein Problem mit diesem Song ist, also mein Problem mit der Auswahl ist, dass man letztes Jahr Electric Callboy die Tür zum Vorentscheid vor der Nase zugeschlagen hat. Die hießen davor noch Eskimo Callboy und haben sich dann tatsächlich sogar aus dem Bewusstsein, dass man Eskimo einfach nicht mehr sagt, umbenannt in Electric Callboy. Und die haben sich da auch beworben. Denen wurde dann Vorentscheid vorenthalten. Die durften also quasi nicht mal mitmachen mit dem Argument, das da lautete, nicht radiotauglich. Ja. Ich finde, Blood and Glitter ist auch nicht radiotauglich. Ja gut, aber man kann ja über die Jahre entscheiden, dass seine Kriterien Mist sind. Ja, ich will nur drauf raus. Also man hat dann irgendwann bemerkt, die sind auch international vernetzt, weil die sind tatsächlich in ihrer Subkultur international relativ gut vernetzt. Die sind auch auf Europa-Tour schon gewesen. Also es ist jetzt nicht so, als würde da irgendeine Band kommen, die irgendwie niemand kennt im Ausland, die überhaupt nicht im Ausland. Im Grunde geht man jetzt quasi diesen Weg, den man mit Hard Rock Hallelujah, wo man schon mal gewonnen hat, und mit Maneskin quasi auch schon mal gepunktet hat, nämlich mit dieser Rocknummer. Geht man jetzt einfach hin und sagt, guck mal, wir haben da eine Band, die international vernetzt ist, die irgendwie in der Subkultur unterwegs ist. Und wenn diese Subkultur so halbwegs in ESC schaut, können wir, glaube ich, zumindest in jedem Land so ein bisschen Punkte sammeln. So, das ist so zumindest die Kalkulation, warum die angetreten sind zum Vorentscheid. Wenn du dir dann noch die Vorentscheids-Voting-Geschichten anschaust, siehst du auch, dass das Publikum voll auf deren Seite war und die Jury zumindest mal so wohlwollend mittelfeldig unterwegs war. Weil die Jury genau wusste, dass das Publikum voll darauf abfährt, weil wenn du sowas hast, die können mobilisieren, die kriegen das hin, weil guck dir die anderen Bands an, die da irgendwie angetreten sind. Oder die anderen Künstler, das waren halt irgendwelche Leute, die Plattenfirmen gesagt haben, komm, gehst du halt auch mal hin, hast du so deinen großen Auftritt. Bei Lord of the Lost war es halt so, da steht halt schon eine große Subkulturgeschichte dahinter und die können sowas halt durchaus mobilisieren. Das ist halt so der Punkt. Das andere war halt irgendwie netter Pop. Und über den besten Act des Abends reden wir ja danach noch. Dein Allmann-Argument ist also, weil die Band, die ich mag, letztes Jahr nicht mitmachen durfte, ist es eigentlich unfair, dass die überhaupt zum Vorentscheid antreten durften. Nein. Ich behaupte nur, man hat jetzt quasi gemerkt, okay, hey, eigentlich funktioniert ja diese Subkulturnummer und eigentlich funktioniert ja diese Rocknummer und jetzt tritt sogar noch eine Band an, die man möglicherweise tatsächlich so ein bisschen, also dann passt ja noch der Song dieses Jahr, weil der Song dieses Jahr hat ja so ein bisschen, Blood and Glitter. Ich meine, wir sind alle vom selben Blut. Also, die Kalkulation ist halt einfach, da steckt halt wieder eine Kalkulation dahinter und man möchte halt nicht wieder Letzter werden. Und das wird man mit der Nummer auch nicht. Gewinnen wird man damit nicht. Man wird nicht Letzter werden, weil die Subkultur definitiv punkten wird. Aber das ist eine reine Kalkulationsnummer. Die Nummer ist nicht gut, die Nummer ist nicht schön, sie ist einfach nur reine Kalkulation. Das ist so mein Problem damit. Ich finde die Nummer gut. Es gibt eine ganz lustige Geschichte. Weißt du, wer Zweitplatzierter war, als Max Mutzke in die Türkei gefahren ist? Nein. Also im Vorentscheid. Zweiter Platz. Möglicherweise ja? Wusste ich es mal, aber ich müsste es nachschauen für diese Folge. Zweiter Platz beim Vorentscheid gegen Max Mutzke war Scooter. Ach Gott, das war die Nummer. Mit Jigga Jigga. Das Witzige ist, das Stechen endete, glaube ich, tatsächlich mit 15-85% oder mit 10-90%. Also es war bombastisch für Max Mutzke. Aber man darf nicht vergessen, Max Mutzke kam auch aus diesem Raab. Aus dieser Raab-Geschichte raus und man hat dann noch einen Vorentscheid gemacht, das hat man sich ja dann irgendwann später gespart und hat dann einfach direkt Lena über einen Raab-Wettbewerb hingeschickt. Aber damals musste Raab noch seine Schößlinge über einen Vorentscheid dahin scheuchen, was er ja auch mehrfach hingekriegt hat. Mhm. Und ja, ich sag mal so, damals hätte man ja auch eine internationale Band quasi dorthin schicken können. Man hat dann Max Mutzke geschickt, der ja auch gut abgeschnitten hat. Ich glaube, Scooter hätte genauso gut abgeschnitten, weil halt einfach international vernetzt. Die meisten Bands treten eben beim ESC für Deutschland beim Vorentscheid, wenn sie so international vernetzt sind, gar nicht an, weil wozu? Aus Spaß an der Freude. Ja, kommen wir zum Spaß an der Freude Act. Oder magst du noch sagen, ob Lord of the Lost das Ding gewinnt dieses Jahr? Nö, tun sie nicht, aber das könnte solides Mittelfeld sein. Ja, ja, ich sag ja, Subkulturpunkte. Subkulturpunkte, die auf jeden Fall ziehen. Finde ich in Ordnung. Könnte tatsächlich auch überraschend gewinnen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn ich nicht recht habe, dass Frankreich gewinnt, dann wird es wahrscheinlich irgendeine gut produzierte Popnummer werden. Also das, was eigentlich am meisten gewinnt, immer. Ja, ich muss dazu sagen, der Spaß ist ja, es gab mal diesen Bundesvision Song Contest. Ja, das war die 16 Bundesländer gegeneinander, ja. Genau, und da gab's ja dann abends auch, gab's ja an einem Abend auch immer diese lustigen Stechennummern, dass eigentlich eine Rocknummer gegen eine Rapnummer angetreten ist. Also meistens gab's so eine Rapnummer, die so richtig rausgestochen ist und eine Rocknummer, die so richtig rausgestochen ist. Und da hast du dann so gesehen, wie sie sich gegenseitig hochschaukeln in den Punkten. Und meistens hat dann die Rocknummer oder die Pop-Rocknummer gewonnen. Und ja, der Europäer ist auch gitarrenlastig unterwegs und nein. Natürlich. Nein, die ESC-Siegernummern sind tendenziell nicht gitarrenlastig. Also wenn du Rocknummern hattest, die gut produziert waren, es gab ja nur zwei, drei richtig gute durchgerockte Nummern. Also es gab viele durchgerockte Nummern in jedem Eurovision Song Contest und in den allermeisten Fällen hat gut produzierter Pop gewonnen. Eigentlich, also es gab gar nicht so viele gute Rocknummern. Ich wüsste jetzt nicht, wo du eine gute Rocknummer hattest, die nicht gewonnen hat. Jeder ESC. Wir können gerne mal die große Folge machen, wo wir sämtliche ESCs durchgehen, dann nenne ich sie dir. Also die guten Rocknummern dann, gern. Ja. Also, ja, also wie gesagt, ich befürchte, dass zumindest, wenn's metalig und so richtig ausgeflippt rockig wird und gut rockig wird. Metal ist was anderes als Rock. Ja gut, die Hard Rock Hallelujah hatte zumindest mal dahingehende Anleihen. Und ich meine, die Jungs aus der Türkei, die das Ska-Punk gemacht haben, haben auch relativ eine gute Rocknummer, wenn auch Ska-Punk eben, also auch gitarrenlastigen Sound gemacht. Ja, also wenn es was gab, was richtig gut gitarrenlastig war, war es immer gut weit oben. Ja, ja, aber es gab, aber sie haben nicht immer gewonnen. Ja, gut, kommen wir zum besten Act, der jetzt leider nicht nach Liverpool fährt. Ecke Hüftgold war im Vorentscheid mit Lied mit gutem Text. Hat beim Publikum den zweiten Platz gemacht, hat bei der Jury von allen Acts am wenigsten Punkte bekommen und ich glaube sogar nur 10. Also ich glaube, das war so wirklich dieses, ja okay, wir geben ihm jedem einen Punkt und dann ist gut. Ja. Also Icke Hüftgold hat tatsächlich, hat sich ja qualifiziert dadurch, dass er irgendwie so eine TikTok-Challenge gewonnen hat. Irgendwie, also man hat gesagt, okay, hier, liebe Leute, ein Act aus irgendeinem Social-Media-Bereich darf antreten beim Vorentscheid und da hat sich Icke Hüftgold durchgesetzt. Der hat dann auch beim Publikum den zweiten Platz gemacht, hinter Lord of the Lost. Kelsey Priest, Schlagerpop ist halt auch eine Subkultur. Ja. Mhm. also ich muss dazu sagen, der Song ist natürlich ja nicht grandios. Es ist wirklich keine gute Nummer. Er ist einfach nur lustig. Also. Und ganz ehrlich, aber auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, die Jurypunkte beweisen einfach, hätte es damals, als Guido Horn angetreten ist, hätte es damals eine Mischung aus Jury und Publikumsvoting gegeben, gab es nämlich damals nicht, damals gab es nur ein Publikumsvoting, wäre Guido Horn nie zum Grand Prix gefahren. Stefan Raab wahrscheinlich auch nicht. Ja. Denkst Nein, du? Die ja, ich denke das wirklich. Die Jury hätte die beiden Beiträge so dermaßen abgestraft. Max Mutzke, klar, wäre durchgekommen. Lena wäre auch durchgekommen, weil es gut produzierte Popnummer sind. Aber sobald es ein bisschen edgy wird, vergiss es. Die Jury, du siehst es dieses Jahr, Wo ist denn das edgy, bitte? Du siehst es dieses Jahr. Lord of the Lost ist im Jury-Voting auf dem vorletzten Platz, glaube ich, gelandet oder auf dem vorvorletzten. Also, da hat das Publikumsvoting es richtig rausgerissen. Ja. Weil das Publikumsvoting so dermaßen für Lord of the Lost war und für Icke Hüftgold, kamen die beiden tatsächlich auf 1 und 2. Ja. Das Juryvoting ist fernab. Wie gesagt, ich sehe das tatsächlich komplett anders als du. Weil, ja, warte, halt du, da habe ich tatsächlich als Beispiel in meinem kleinen Rant. Die Nummer bei Gildo hat euch lieb ist, dass Gildo hat euch lieb eine Liebeserklärung trotzdem an den deutschen Schlager war. Das hat sich als Lied selber ernst genommen. Auch wenn es sich ein Stück weit über sich lustig gemacht hat. Aber es hat das Genre trotzdem, es war trotzdem eine kleine Liebeserklärung daran, wie Schlager funktioniert. Das macht Gildo Horn bis heute. Und ich mag ja Icke Hüftgold tatsächlich, so ist das nicht. Der ESC ist ein Ort mit Stimmung, aber nicht einer mit Bierzeltstimmung. Und nee, also einfach nur nein. Der Beitrag von Icke Hüftgold ist tatsächlich einfach mies. Und zwar auf mehreren Ebenen, finde ich. Also nicht nur, dass der echt billig produziert ist, und der nimmt sich nicht auf die gute Art nicht ernst. Sowas, du hast Stefan Raab genannt. Wada Hade Dude da hat sich zumindest dahingehend ernst genommen, dass es die Regeln des ESCs sich angeschaut hat und sich überlegt hat, wie kriege ich so eine Blödelnummer so gut produziert, dass der als Dings, als Beitrag trotzdem noch ernst genommen wird und Stimmen bekommt. Das, was Icke Hüftgold gemacht hat, ist in meinen Augen die trotzige Antwort von kleinen weißen alten Heterocis-Dudes, die sich beleidigt fühlen, dass wieder mal die Ostblockler sich alle die Punkte zustimmen und mein Deutschland schon wieder keine Punkte bekommt. Und die machen es den Leuten, denen der ESC echt was bedeutet, dann echt schwer. Die denken sich dann, ah ja, gut, komm, lass uns irgendwas hinschicken, was auch den Leuten, die den ESC trotzdem toll finden, auch wenn Deutschland nicht gewinnt, so richtig den Spaß verdirbt. So nach dem Motto, ich interessiere mich 2 Tage im Jahr für den ESC. Und den einen Tag, da interessiere ich mich eigentlich auch nur dafür, weil wir da haben Fässchen neben dem Grill stehen, da müssen wir kein Flaschenbier trinken und die Ulrike, die macht so geile Remouladenschnittchen. Und außerdem, was besonders toll ist, ich kann an dem Tag so richtig meine chauvinistischen Ansichten über die Balkanesen rauslassen, die sich nur die Punkte gegenseitig zuschieben. Und den Schwuppen, den versauen wir so richtig, den Spaß mit am deutschen Beitrag, indem wir irgendwie sowas dahin schicken, was eigentlich ein Klatschlied fürs Kegelclub Sommerfest ist. Aber nicht für den ESC. Das ist für mich Icke Hüftgold. Okay. Ich fand die Nummer jetzt nicht den großen Reißer, aber wenn du dir, wie gesagt, das Jury-Voting anschaust, da denkst du dann halt auch so, okay, das funktioniert und so nicht, wenn doch, Die Jury hat also genau das begriffen, dass das von Park Paule der Versuch ist, den sich als trotziges kleines Kind dahinzustellen, jetzt schicken wir erst recht Scheiße. Also ich finde den Song tatsächlich mit Augenzwinkern geschrieben und der ist durchaus mit Augenzwinkern produziert. Ich finde das echt. Sehe ich überhaupt nicht. Also ich sehe das vielleicht, als tatsächlich als vielleicht fehlt mir die Betroffenheit, dass das tatsächlich ein großes Festival natürlich auch für die Community ist. Aber nee, ich sehe es ja immer noch als okay, es ist halt auch noch ein Musikwettbewerb. Und ja, mei, wenn du mit dem Song letzter wirst, wirst du mit dem Song letzter. Aber das wirst du gar nicht, weil der Song sich teilweise so selbst auf die Schippe nimmt und lustig ist. Weißt also du? Text. Ja, ich finde es textlich passt aber. Textlich funktioniert es nicht. Und pass auf, ich sehe das Ganze als Musikwettbewerb. Und mir ist scheißegal, wo am Ende Deutschland landet. Ich will, dass ein guter Song gewinnt. Ja, und der Song Leute, die ist definitiv nicht was gewinnt. Schicken das hin, weil sie beleidigt sind, dass Deutschland immer immer letzter wird. Doch. Wie gesagt, ich fände es als Augenzwinkern halt einfach lustig, weil wir haben so viel gute Sachen hingeschickt, wenn du das hinschickst, ist es zumindest mal so ein, hey, okay, wir Deutschen haben Humor und nehmen uns einfach selbst auf die Schippe. Ob wir jetzt letzter werden oder nicht, ist jetzt eigentlich fast egal, weil wir haben einfach Spaß. Wir haben letztes Jahr einen Beitrag hingeschickt, nee, vorletztes Jahr, Entschuldigung. Oder was, letztes Jahr? I Don't Feel Hate? I Don't Feel Hate war grandios, aber... Der hat sich schon lustig gemacht über das Ganze, dass Menschen, die zum ESC geschickt werden, ja auch immer nur gehatet werden. Und es hat nicht funktioniert. Da muss man nicht noch... Ja, Moment, halt. Halt. Es hat aber aus einem einfachen Grund nicht funktioniert. Falsches Publikum. Weil eigentlich müsste dieser Song in Deutschland rauf und runter dudeln, weil er quasi den Deutschen den Spiegel vor die Nase hält, wenn er sagt, okay, wisst ihr was, weißt du, wir können Leute hinschicken, aber in Deutschland wird gehatet gegen den Song. Weil das ist ja immer das Witzige, wenn Deutschland auf dem Letzten ist, ist immer der Künstler der Arsch. Und Europa ist völlig unschuldig und die Deutschen sind auch völlig unschuldig, der Künstler ist der Arsch. Ja, doch, der Balkanese ist ja immer dran schuld, weil der sich gegenseitig Punkte zuschiebt. Und der Ostblockler. Deswegen ist ja auch gut, dass Russland und die Weißrussen nicht mehr da sind, ne? Ja. Und Nordmazedonien. Ja. Ja. Nimmt auch nicht teil. Ja, traurig. Nee, also jedenfalls, ich habe den Icke Hüftgold-Beitrag heute zum ersten Mal gehört und ich habe mich instant, es war schlimm, es war der Tiefpunkt des Jahres. Gut, also wir nehmen aus dieser Folge mit, wir sind uns an vielen Stellen immer noch echt auch uneins, was die Songs angeht, das ist schön. Ja. Ich habe von meiner Seite aus in dieser Folge nicht einen einzigen Favoriten. Ja. Also keinen einzigen Song, wo ich sage, boah, der hat so richtig Siegchancen. Ich habe ein paar, die oben mitspielen können und ja, so Platz 4 bis 10 bevölkern können, aber so 1 bis 3. Ja, und ich habe 2 von meinen Top 5 schon. Schön. Gut, dann springen wir ins Morgen und machen morgen weiter mit dem ersten Halbfinale. Ja, seid gespannt, es wird grandios. Genau. Übrigens, Blut und Glitter. Glitzer. Ich musste irgendwie an Blut und Boden denken. Blut und Glitzer. Ja, Blut und Glitzer. Deshalb finde ich den Song ja tatsächlich auch ironisch. Ja, naja. Aber Iron wird im Stahlwerk zu Stahl, in diesem Sinne. Vaya con Dios, mein Fahrrad und adios. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ach so, und falls ihr uns zur 350. einfach mal was schenken wollt, macht halt. Patreon.com/diaditepodcast, da könnt ihr auch spenden. Ansonsten Grußbotschaften, Liebesbekundungen, Erstgeborene per Mail an Zeilenende oder @dieelite.org. Jo. Renn ja hauen. Tschö, tschö. Ciao.